Preist den Herrn. Halleluja. Herzlich willkommen zum Heilungsteam-Treffen. Geht's euch gut? Ja. Das Wichtigste beim Heilungsdienst ist, dass du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. Amen. Aus der Fülle heraus, also trink erstmal kräftig. Halleluja. Weil aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und aus seiner Fülle heraus ist es leicht für uns, kühn zu sein. Ist es leicht für uns, von Liebe übernommen zu sein. Also ist es wichtig, gefüllt zu sein mit dem Geist. Weil gefüllt mit dem Geist bist du nicht so im Verstand gebunden. Weil, wie viele von euch wissen, dass wenn es etwas gibt, was dem übernatürlichen Wirken entgegensteht, dann ist es der menschliche Verstand, der Dinge nicht für möglich hält einfach, der sich Dinge nicht vorstellen kann, der es irgendwie nicht zusammenbekommt sozusagen mit seiner Prägung. Also ich sage immer so, du musst oder der Heilige Geist muss einen Bypass um deinen Verstand herumlegen. Ja, ist so, wenn das Herz nicht richtig funktioniert, dann muss man einen Bypass legen. Ein Bypass ist etwas, das drumherum gelegt wird. Das heißt, es wird ausgehebelt sozusagen an dem Punkt und auf andere Weise funktioniert's. Und genauso ist es entscheidend im Geist, dass im Geist tatsächlich ein Bypass um deinen Verstand gelegt ist. Und ich sag mal, die schnellste Art und Weise, einen Bypass um deinen Verstand zu bekommen, ist tatsächlich, indem du dich füllst mit dem Geist. Amen, also füll dich nochmal. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Oshakamana. Danke, Jesus, für deinen göttlichen Strom, Herr. Danke für deinen göttlichen Fluss, Herr. Danke, dass es einfach ist, Herr, in deinem Strom, Herr. Oh, raus aus der Eigenkontrolle, raus aus dem Eigenversuchen. Ja, jetzt einfach auch gleich auf die andere Ebene. Manche denken noch zu viel, andere Sachen. Entscheide dich jetzt rauszugehen aus deinem Denken, rauszugehen aus dem, wer bin ich, was bin ich, wo ist es jetzt, wer, was ist um mich herum, was denkt der vielleicht jetzt noch von mir oder was denkt der? Nein, raus da in Jesu Namen. Und frei für den Geist. Halleluja. Frei für den Geist. Oh, danke, Vater, für den Geist des Glaubens, Herr. Danke, Herr, für den Geist des Glaubens, der uns kühn macht, Herr. Halleluja. Herr, wo wir ohne zu durchdenken Dinge tun oder Dinge sagen, Herr, einfach weil dein Geist uns treibt, weil dein Geist uns leitet, Herr. Danke, Herr, dass die Liebe Gottes uns drängt, Herr. Der Geist des Glaubens und der Liebe. Der Liebe. Rakaba. Von der Liebe Gottes getrieben, sagt Paulus. Dein tiefstes Motiv, den Kranken zu dienen, sollte immer Liebe sein. Es geht nie darum, dass du selber bestätigt wirst. Es geht nicht darum, dass du Heilungsdienst machst, damit du selber Bestätigung bekommst. Oder Bestätigung von anderen oder wie auch immer oder irgendetwas beweist, sondern es geht immer darum, das Motiv Gottes ist immer, weil er einfach möchte, dass die Kranken gesund werden. Er möchte einfach, dass die Gebundenen befreit werden. Und du machst dich eins mit seinem Herzen. Halleluja. Das heißt, du schaust weg von dir selber und du konzentrierst dich nur auf das eine, wenn dir der Kranke gegenübersteht und dir seine Not schildert. Du willst nichts anderes, als dass er gesund wird. Amen. Du lässt dich von nichts anderem ablenken, von keinem anderen Gedanken. Du bist auf nichts anderes fixiert. Du musst nicht dein Wissen irgendwie zum Besten geben oder irgendetwas oder dein Können oder dass du weißt, wie man toll betet oder so irgendwas, sondern du bist einfach nur auf den einen Punkt konzentriert und fixiert, nämlich dass diese Person gesund wird, geheilt wird und befreit wird. Halleluja. Amen. Jesus wurde innerlich bewegt, heißt es im Markus 1 zum Beispiel, Vers 41. Jesus wurde innerlich bewegt über ihn und in dem Moment, wumm, ist die Heilungskraft Gottes geflossen. Halleluja. Also ein Zeichen von Liebe, ich sag mal im Heilungsdienst ist es, dass wir uns nicht ablenken lassen, wenn wir den Leuten dienen. Ja, der Teufel will dich immer gern ablenken. Er will, dass du dich gerade, du hast gerade irgendeine Sache vor dir und dann will er, dass du an irgendwas anderes denkst. Irgendwas, was irgendjemand gesagt hat oder an irgendwas nachher oder später oder wie auch immer. Lass dich nicht ablenken, sondern schau der Person in die Augen und liebe die Person. Und weißt du, die Sache ist ganz einfach. Wenn es dein eigener Sohn oder Tochter oder Bruder, Schwester, Mutter, Vater oder so wäre und es ging jetzt darum, dass er gesund wird, dann würdest du auch nicht an dein Mittagessen denken, während du für ihn betest. Als Beispiel, sondern dann wärst du völlig darauf konzentriert und sagst, wow, ich muss erleben, dass dieser Sohn, dass diese Tochter oder wie auch immer, diese andere Liebe von mir einfach geheilt wird. Und genau mit dieser Einstellung sollten wir für jeden Einzelnen beten, für den wir beten. Ne? Also manchmal ist es eine Entscheidung einfach, ja, wo du dich entscheidest und sagst, so, ich lasse nicht zu, dass mich irgendetwas ablenkt. Ich lasse nicht zu, dass mich irgendetwas abschweifen lässt innerlich, weil ich die Person liebe, weil ich Jesus liebe und damit auch die Person liebe. Du kannst immer, Jesus, die Liebe zu Jesus ist immer direkt proportional zur Liebe zu anderen Menschen. Es beginnt mit der Liebe zu Jesus, aber es äußert sich in der Liebe zu anderen Menschen. Und Liebe ist die wesentliche Triebkraft des Heilungsdienstes. Deswegen, was ich immer wieder auch sage, ich sage es heute auch wieder, ist wichtig, dass die Heilungsdiener, die im Heilungsdienst sind, auch kontinuierlich, dass ihr immer wieder kontinuierlich auch für Kranke betet. Und wenn ihr zum Beispiel in eurem Heilungsdienst eine Zeit lang oder vielleicht generell feststellt, ja, bestimmte Dinge passieren bei mir scheinbar noch nicht oder es passiert noch nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Nicht nur sagen, na gut, ist halt so, sondern wirklich die Zeit, die du mit Gott hast, einfach auch nutzen, um hineinzupressen in neue Dimensionen. Wenn du sagst, ja, bei mir ist noch nie einer geheilt worden, der taub ist zum Beispiel, dann find dich nicht damit ab und sag nicht, na ja gut, ich habe halt nicht die Gabe der Ohrheilung oder was auch immer, sondern streck dich aus nach mehr. Ich sage immer so, jede Verheißung Gottes, die wir noch nicht in vollem Maße erfüllt sehen in unserem Leben, ist immer eine Herausforderung für uns, tiefer hineinzupressen, im Glauben vorwärts zu gehen, es zu ergreifen, zu sagen, jawohl, ich will mehr davon sehen. Ich will sehen, dass tatsächlich auch die unheilbar Kranken gesund werden. Ich will sehen, dass wenn ich krank die Hände auflege, dass Krebs verschwindet. Ich will sehen, dass wenn ich in dem Parkinson krank die Hand auflege, dass dann sein Zittern aufhört. Ich will sehen, dass die Schmerzen verschwinden und so weiter. Egal jetzt, wo du gerade stehst, aber es ist tatsächlich ein Zeichen deiner Liebe zu Gott und auch der Liebe zu den Menschen, dass du dich ausstreckst nach mehr. Amen. Sag mal, ich will mehr. Ich will mehr. Halleluja. Weil tatsächlich liegt die Verheißung da drauf. Ja? Ich weiß noch ganz am Anfang meines Heilungsdienstes, da sind viele Leute geheilt worden, vor allen Dingen von Rückenproblemen und Schmerzen und Bandscheiben und verschiedene andere Dinge. Und irgendwann mal sagte jemand, die einfach damals einfach nur so zu uns in den Gottesdienst kam, und ich sagte dann irgendwann mal, sag mal, warum werden denn nie irgendwie taube Leute geheilt? Ne? Warum werden denn nie irgendwelche Ohren geheilt? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich? Verstehst du? Und jetzt kannst du entweder sagen, ja, okay, ist halt so und dich damit abfinden. Oder aber du kannst sagen, okay, Herr, jetzt strecke ich mich gezielt danach aus. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich einfach gesagt, gezielt, Herr, ich habe einfach mir das im Geist vorgestellt. Ich bin da reingegangen im Geist und habe da reingepresst und gesagt, so, ich will sehen, dass taube Ohren geöffnet werden, wenn ich für sie bete. Und dann muss es natürlich auch praktizieren, ist klar. Das heißt, du musst es dann ausüben, nicht beim nächsten Tauben davonlaufen und sagen, ich bin noch nicht so weit, sondern dann tatsächlich das dann praktizieren, ja. Und dann merkst du, du brichst in eine neue Dimension hinein und plötzlich wird für dich das vollkommen selbstverständlich, dass taube Ohren geöffnet werden. Es ist wie wenn es sozusagen zu einem zusätzlichen Pfeil in deinem Köcher wird, sozusagen. Ja, du kannst Pfeile in deinem Köcher sammeln. Ja. Einfach Dinge, die einfach selbstverständlich werden. Jeder von euch hat irgendeinen anderen Bereich, wo er sagt, ja, das sehe ich eigentlich schon kontinuierlich oder das passiert eigentlich immer, wenn ich dafür bete, so Schmerzen oder was auch immer das ist jetzt, taube Ohren, egal. Das passiert eigentlich immer und dann hat er sicherlich auch andere Bereiche, das hat jeder von uns irgendwo ein Stück weit, wo du sagst, ja, das habe ich vielleicht noch nie gesehen oder das irgendwie, da bete ich zwar für die Leute, aber ich weiß nicht, ob da wirklich was passiert, wenn ich für die bete. Ja? Und du hast vielleicht auch noch nie die Rückmeldung bekommen, dass dann was passiert ist. Ja? Und dann ist wichtig, einfach wirklich im Glauben zu sagen, nicht dich damit abzufinden, sondern im Glauben hineinzupressen, einfach auch in diese Ebene, in diese Dimension zu sagen, ja, das will ich auch sehen. Ja. Versteht ihr? Also immer diese Bewegung. Ausstrecken, im Glauben an mich ziehen. Ja? Das ist es letztendlich. Das ist das, was du im Geist tust. Und das ist eine Sache letztendlich in deiner Beziehung zu Gott. Ja? Du gehst zu Gott, du sprichst mit ihm drüber, sagst, Herr, wie sieht's aus mit tauben Ohren? Herr, wie sieht's aus mit Krebsheilung? Herr, wie sieht's aus mit unheilbaren Kranken? Herr, ich möchte sehen, dass Leute wirklich transformiert werden, die vielleicht über Jahre hinweg mit Krankheit zu tun hatten und nichts hat ihnen geholfen. Und ich will sehen, dass wenn ich für sie bete, dass es dann durchbricht in ihrem Leben. Verstehst? Und dann sprichst du mit Gott drüber und sagst, Herr, ja, ich ergreife das. Ich weiß, du hast mich gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Es gibt keinen Mangel an irgendeiner Kraftwirkung für mich als ein Sohn Gottes. Also, Herr, in deinem Namen ergreife ich es. Ich greife hinein und ich ziehe es an mich und ich glaube, dass dieser krebszerstörende, teufelszerstörende, todzerstörende Geist in mir lebt, der nämlich Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Also glaube ich, dass durch mich diese Dinge passieren. Amen. Bis hin zur Totenauferweckung. Halleluja. Der Geist wohnt in dir. Wir müssen es nur anzapfen. Es ist, passiert nicht immer automatisch, versteht ihr? Es passiert nicht immer automatisch, indem wir einfach sagen, ja gut, wir beten halt einfach immer weiter für die Kranken, egal ob irgendwas passiert oder nicht passiert, sondern nimm dir wirklich auch in deiner persönlichen Zeit mit Gott, sprich mit ihm darüber, nimm dir die Zeit, sprich mit ihm drüber und frag ihn auch, Herr, was möchtest du, wonach soll ich mich ausstrecken? Auch, ja, ganz neu. Ja, du kannst dich auch nicht immer nach allem gleichzeitig ausstrecken, ist auch klar. Ja, das ist dann ein einfaches Gebet, sagen, okay, alle Heilungen, ich will einfach alle Heilungen. Aber oft ist es eben so, dass Gott sagt, ja, mach's konkret, was möchtest du wirklich sehen? Was möchtest du als nächstes sehen? Wo möchtest du hineinpressen, sozusagen? Wo möchtest du dich drin sehen? Und dann sagst du, ja, ich möchte sehen, dass Augen, die nicht sehen konnten, geöffnet werden oder Schleier verschwinden oder Krankheiten in den Augen verschwinden oder was auch immer. Und du streckst dich danach aus und wumm, du wirst merken, schon das nächste Mal, wenn du für die Kranken betest und die entsprechenden Dinge kommen an dich ran, dann merkst du plötzlich, wow, da ist eine neue Vollmacht, ein neuer Raum, der sich dir öffnet in diesem Bereich. Halleluja. Und heute glauben wir auch, dass ganz viele neue Bereiche sich öffnen. Amen. Während wir heute den Kranken dienen, jetzt eben in den Heilungsräumen, erwarten wir, dass ganz, ganz viele neue Räume sich öffnen über den Kranken in Jesu Namen und über dir als Heilungsdiener, sodass du einfach in ganz neue Dimensionen vorstoßen kannst und dass du hinterher sagen kannst, wow, heute habe ich wirklich Heilung erlebt in Bereichen, wo ich es noch nie erlebt habe. Amen. Seid ihr da bereit dafür? Halleluja. Preist den Herrn. Das letzte Mal bei unserem letzten Heilungsschulungstreffen im August habe ich euch ja, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ist schon eine Weile her, aber vielleicht erinnern sich die ein oder andere noch, habe ich euch ja verschiedene Arten von Heilungsgriffen sozusagen gezeigt, wie wir beten können, ja, mit Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Hüfte, was habe ich noch gezeigt, glaube ich, taube Ohren habe ich auch gezeigt, wie wir da beten und ich weiß nicht, was hatte ich noch. Ja, genau, Karpaltunnelsyndrom und Auflösungswunder, genau, habe ich gezeigt. Verschiedene Griffe verschiedene, sage ich mal, im Bereich der Wunderwirkung, ja. Weil Wunderwirken heißt ja, die Gabe der Wunderwirkung heißt ja Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, du betätigst etwas und das bringt ein Wunder hervor. Und das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie du den Kranken dienen kannst. In der Gabe der Wunderwirkung oder auch der Gabe der Heilung. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Gabe der Heilung, was ist das? Beispiel, jemand hat ein Problem irgendwie an der Halswirbelsäule, gerade aktuell, zum Beispiel Schmerzen, hat jemand gerade irgendwie ein Problem mit der Halswirbelsäule? Okay, also als Beispiel, wer wirken in der Heilung wäre einfach, ich lege einfach die Hand auf die Halswirbelsäule, und setzt die heilende Kraft frei, ohne irgendwas zu tun. Ja, das ist nicht Wunderwirkung, sondern es ist einfach Heilung. Heilung funktioniert einfach durch das Freisetzen der Kraft Gottes. Ja. Freisetzen der Heilungskraft. Wunderwirkung kommt in dem Moment, geht rein. Ja. Wunderwirkung kommt in dem Moment dazu, Wenn du beginnst, es zu betätigen, da habe ich das letzte Mal gezeigt, eben bei der Halswirbelsäule, du befiehlst die Sehnen, die Bänder, die Muskeln, die Nerven an ihren Platz zu kommen in dem Namen Jesus und dann bewegst du den Hals hin und her, am besten mit beiden Händen, ich habe bloß jetzt in einem das Mikro, und dann nach oben und dann nach unten. Ja. Das wäre bei der Halswirbelsäule die Sache. Amen. Weißt den Herrn und dann sagst du, wird es leichter? Halleluja. Weißt den Herrn. Amen. Halleluja. So, das ist Heilung bzw. Wunderwirkung. Ja. Es gibt verschiedene Arten, wie du für Menschen beten kannst. Ganz unterschiedliche Arten. Ich möchte heute einfach ein paar Arten, wie du beten kannst in bestimmten Situationen zeigen. Und es kann sein, dass du in der gleichen Situation so betest und in der gleichen anderen Situation, die einfach vom Symptom her gleich ist, aber betest du vielleicht anders, weil dich der Heilige Geist entsprechend führt. Ja? Also eben, wie du gerade gesehen hast, bei der Halswirbelsäule zum Beispiel, ich kann einfach nur die Gabe der Heilung wirken lassen, indem ich einfach die Hand auflege, die Kraft reinfließen lasse und sonst gar nichts mache. Oder aber ich kann Wunderwirkung einsetzen, indem ich Kraftbetätigung mache, die Wunder hervorbringen, indem ich etwas bewege, indem ich etwas tue oder beim Beine auswachsen. Ich hebe die Beine, befehle ihnen rauszukommen oder bei den Armen, ich befehle den Armen rauszuwachsen oder bei der Hüfte, ich lasse es rotieren, die Hüfte rotieren, damit Heilung hervorkommt. Schulter zum Beispiel, ich sage in dem Namen Jesus 1, 2, 3 und dann heben wir gemeinsam die Schulter hoch, das ist Wunderwirkung. Ich betätige etwas, damit das Wunder hervorkommt. Heilung wäre einfach, ich lege meine Hand auf die Schulter, setze die Heilungskraft Gottes frei und dann sage ich so, und wie ist es jetzt? Ja, also das sind zwei verschiedene Arten zu beten. Und genauso gibt es auch unterschiedliche Arten zu sprechen beim Gebet. Ja, also Beispiel, das kommt dann immer darauf an, was das Problem ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einfach nur Schmerzen in der Halswirbelsäule hat als Beispiel, dann braucht es nicht unbedingt ein kreatives Wunder, sondern dann kannst du einfach heilende Kraft freisetzen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Person sagt, hey, bei mir ist die Bandscheibe, oder hat sich die Bandscheibe aufgelöst, jetzt mal als krasses Beispiel, ja, und deswegen habe ich die Halswirbelprobleme, dann ist dir klar, dass du ein kreatives Wunder brauchst. Und dann bietet sich natürlich an, entsprechend zu sprechen. Ja, wenn du dann einfach nur sagst, okay, ich setze jetzt die heilende Kraft frei, ist es nicht unbedingt ausreichend, weil es muss ja was neu kreiert werden. Ja, das heißt, dann ist das Richtige, den kreativen Befehl zu geben, ja, dich zu säen in dem Moment in Christus, im Kreator und zu sagen, in dem Namen Jesus spreche ich jetzt eine neue Bandscheibe in Existenz, wie im Himmel, so auf der Erde. Die Bandscheibe, die im Himmel bereits in diesem Körper drin ist, weil dieser Körper nie ohne diese Bandscheibe kreiert wurde, diese Bandscheibe hole ich jetzt aus dem Himmel auf die Erde. Ich spreche sie frei, ich rufe sie in Existenz durch die kreative Kraft Gottes, ich werde sozusagen tätig in meinem Sprechen als Kreator oder beim Fußgewölbe zum Beispiel. Ja, wenn kein Fußgewölbe da ist, ja, dann kann ich sagen, okay, setz die heilende Kraft frei, dann gehen vielleicht die Schmerzen weg. Aber wenn ich wirklich will, dass ein neues Fußgewölbe sich bildet, dann muss ich das auch sprechen. Weil die Sache ist immer die, wir denken manchmal, na, die Wunder passieren einfach so. Nein, die Wunder passieren aufgrund unseres Sprechens. Und die Engel hören tatsächlich genau zu, was wir sprechen. Ja. Also wenn du sprichst, ich setze die heilende Kraft frei, dann setze ich die heilende Kraft frei. Aber wenn du sprichst, ich befehle jetzt, dass ein neues Fußgewölbe sich bildet, ich spreche ein neues Fußgewölbe in Existenz, dann wissen die Engel und dann weiß der ganze Himmel, die ganze unsichtbare Welt weiß, ja, jetzt geht's darum, etwas neu zu kreieren. Das heißt, wir lösen durch die Art, wie wir sprechen, auch das Wunder aus. Okay, kannst du es sehen. Also kreative Wunder, ja, du initiierst kreative Wunder durch dein Sprechen. Oder was wir jetzt sehr stark hatten in der Glory Life Schule die letzte Zeit, ist ja dieser ganze Bereich der Zeitwunder, ja. Und bei diesen Zeitwundern gibt es ja auch unterschiedliche Arten, wie du sprechen kannst. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt heute Nachmittag jemand hast, der kommt und sagt, ja, ich habe mir das Bein gebrochen vor 3 Wochen, als Beispiel, dann ist es ja zum Beispiel eine Sache, die normalerweise irgendwann mal heilt, auch auf natürlichem Wege. Ja? dann bietet es sich zum Beispiel an zu sagen, ja, was hat denn der Arzt gesagt, wie lange dauert das Ganze? Und wenn sie dann sagt, ja, 3 Monate oder 6 Wochen oder wie lange auch immer, dann kannst du aktiv werden und sagen, so, dann spreche ich jetzt aus dem Raum des Geistes in der Zeit, zu diesem Zeitpunkt in 6 Wochen und ich befehle ihm, dass er jetzt in der Zeit zurückgeht und immer mehr auf dem Zeitstrahl zurückkommt und ins Jetzt kommt. Ich setze das, was der Arzt gesprochen hat, für die Zukunft im Jetzt frei. Das heißt, ich hole das, was für die Zukunft bestimmt ist, ins Jetzt. Ich rufe es aus der Zukunft hervor. Amen. Ich rufe es aus der Zukunft ins Jetzt. Das bietet sich an, weil das dann für die Person auch gut nachzuvollziehen ist, weil du sagst, ja, weil normalerweise ist es so, wenn der Arzt gesagt hat, in 6 Wochen ist das Ding geheilt, dann hat die Person es ja im Kopf. Ja, das heißt, ich sitze da mit dem Denken, ja, der Arzt hat gesagt, in 6 Wochen wird's gut. Wenn du willst, dass die Person wirklich jetzt sofort geheilt wird, dann bietet sich's an, genau diesen Punkt, der in ihrem Kopf ja gesetzt ist, sozusagen auf Null zu setzen, also auf Jetzt zu setzen. Ja. Und dann kann die Person sagen, okay, ja gut, wenn's nicht in 6 Wochen ist, wenn jetzt Gott sagt, nicht in 6 Wochen, sondern jetzt, dann ist ja jetzt. Und schwupp, kann sie es ergreifen. Versteht ihr? Also bietet sich's an, so zu beten. Das ist also das Zeitwunder, etwas aus der Zukunft ins Jetzt zu holen. Das ist eine Möglichkeit, wie du beten kannst in bestimmten Situationen. Es kommt immer darauf an, was es ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Arzt gesagt hat, es gibt keine medizinische Heilung dafür, dann bietet sich diese Art zu beten nicht unbedingt an. Außer du sagst, ja gut, ich hole dann den Zustand, den die Person dann mal in der Ewigkeit haben wird, ins Jetzt. Aber ich sage mal so, das ist für die Person wahrscheinlich schwerer nachzuvollziehen. Deswegen würde ich in dem Fall anders beten. Ja? Was kannst du in dem Fall zum Beispiel beten? Wenn jetzt sagt, ja gut, der Arzt hat gesagt, es wird nie wieder gut. Ich hatte einen Unfall gehabt und seither sind diese Knochen nicht am Platz und seither kann ich bestimmte Bewegungen nicht machen. Es wird nie wieder gut. Was kannst du dann machen? Dann kannst du genau das Umgekehrte machen. Du kannst nämlich beten, dass dieses Körperteil jetzt in der Zeit zurückgenommen wird, zurück vor den Zeitpunkt des Unfalls und wiederhergestellt wird in diesen Zustand, in dem es war, bevor dieser Unfall war. Ja. Also dann kannst du Rücknahme in der Zeit machen. Ja? Oder auch im Seelischen, wenn eine Person sagt, ich leide so unter Angstzuständen, dann kannst du sagen, ja, seit wann ist denn das? Seit wann hast du diese Angstzustände? Oder vielleicht gab es ein Trauma, wo das begonnen hat. Und wenn sie dann sagt, ja, vor 3 Jahren, da hat mich mein Mann verlassen oder was auch immer und seither sind diese Zustände da, dann kannst du sagen, so, dann nehme ich jetzt deine Seele in der Zeit zurück, um 4 Jahre zum Beispiel, in den Zustand, in dem sie war, bevor dein Mann dich verlassen hat, bevor dieses Trauma da war und ich setze es jetzt frei in deiner Seele, dass es wieder so ist, wie es wäre, wenn das nie passiert wäre. In Jesu Namen. Amen. Oder das letzte Mal habe ich euch das gezeigt mit dem Karpaltunnelsyndrom. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, ob ich es mit der Zeit gezeigt habe. Ja. Aber da gibt es eben auch die verschiedenen Möglichkeiten. Du kannst sagen, Karpaltunnel sei neu kreiert. Ja. Also jetzt, pass auf, komm mal her. Du hast jetzt aber kein Karpaltunnelsyndrom. Nee. Also du kannst sagen, ja, Karpaltunnel sei neu kreiert in Jesu Namen. Ich spreche jetzt einen neuen Karpaltunnel in Existenz. oder ich kann sagen, ich nehme jetzt diesen Karpaltunnel und dieses gesamte Handgelenk zurück in der Zeit, um diese Jahre, die sie diese Symptome hat, und ich setze jetzt wieder den ursprünglichen Zustand frei, übernatürliche Verjüngung im Raum des Geistes, in den ursprünglichen Zustand, in dem es war, bevor diese Symptome jemals begonnen haben, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Weiß den Herrn. Danke, Jesus. Ja. Danke, Jesus. Okay. Rakababa. In dem Fall macht es wenig Sinn, irgendwas aus der Zukunft ins Jetzt zu holen. Ja, kannst sehen, weil normalerweise gibt es dafür medizinisch keine Heilung, sondern medizinisch gesehen wird es immer schlimmer. Also den Zeitpunkt aus der Zukunft ins Jetzt zu holen, macht in dem Fall keinen Sinn, sonst wird es noch schlimmer. Am Ende, ja. Steht da? Sondern da muss man es zurückholen in der Zeit. Ja. Weiß den Herrn. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Marina, was sie sich, ein Virusinfekt hätte, ja, hat sie nicht, weiß den Herrn, kriegst du auch nicht. Amen. Hat jemand irgendwie noch einen Infekt oder irgendwas, wo noch nicht ganz vorbei ist? Du, ja, also, noch nicht ganz vorbei. Ja, okay. Aber du rechnest, wann rechnest du damit, dass es ungefähr weg ist? Die nächsten Tage. Die nächsten Tage. So, ja, siehst du, und dann kannst du jetzt sagen, so, und in dem Namen Jesus holen wir jetzt diesen Punkt, diesen Zeitpunkt von den nächsten Tagen. Wow. Und wir schieben diesen Zeitpunkt nach vorne und holen ihn ins Jetzt. Wir setzen jetzt diese göttliche Beschleunigung in Lichtgeschwindigkeit jetzt frei in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Und wir sagen im Jetzt alle Symptome weg in Jesu Namen. Halleluja. Wow. Halleluja. Ja, und dann preist den Herrn, danke Jesus. Und dann kannst du der Person so erklären, weißt du, wenn sie eine Vorstellung braucht, kannst du einfach so erklären, das ist wie wenn du an so einem Regler, ja, also sich zum Beispiel an einem Technikregler bei der Technik, ja, wenn du so einen Regler hast, den kannst du so vor und zurück schieben. Und jetzt praktisch so, wie wenn, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben im Grunde genommen den Regler von irgendwo da auf Null geschoben. Und damit steht es jetzt auf jetzt. Heilung steht auf jetzt. Dieser Regler steht für die Heilung, war bisher in der Zukunft gestanden. Aber jetzt ist er im Jetzt. Jetzt steht deine Heilung auf jetzt. Amen. Das heißt nicht in ein paar Tagen, nicht in ein paar Wochen, sondern jetzt. Preis den Herrn. Amen. Könnt ihr sehen. Das sind verschiedene Arten. Es ist wichtig, das einfach im Hinterkopf zu haben, weil du fragst ja immer den Heiligen Geist beim Beten. Heiliger Geist, wie soll ich beten? Oft ist es so, wenn du Leute hast, und es wird ja auch heute mit den Heilungsräumen sicherlich so sein, dass manche kommen, die einfach schon Christen sind und für die schon 5-mal gebetet worden ist, wegen dieses Problems in ihrer Gemeinde oder so. Die kommen ja teilweise aus anderen Gemeinden auch oder von wo auch immer her. Und ist für die schon 5-mal gebetet. Und oft ist es so, dass du den Durchbruch kriegst, wenn du auf eine Weise betest, wie noch nie gebetet worden ist. Also auch schon deswegen ist es unter Umständen eine Hilfe. Das ist sozusagen der Überraschungsmoment für den Teufel. Ja? Wenn du nur genau das machst, was schon 5-mal gemacht worden ist für die Person, dann ist für die Person schwieriger, in dem Moment zu glauben, dass es bei dir jetzt passiert. Ja? Weil sie ja schon 5-mal so erlebt hat. Aber wenn du, was weiß ich, wenn 5-mal gebetet worden ist, Symptome verschwindet und du kommst jetzt und sagst, so, ich hole jetzt einfach den Punkt aus der Zukunft ins Jetzt, dann sagt er, oh wow. Und dann ist wieder Überraschungsmoment für den Teufel. Oder du nimmst etwas zurück in der Zeit. Weiß ich, so viele haben schon gebetet, dass die Schmerzen weggehen. Aber du gehst her und du nimmst einfach das Gelenk in der Zeit zurück um 20 Jahre. Dann, puh, passiert plötzlich was völlig Neues. Kannst du sehen. Deswegen ist es gut, deswegen will ich euch das heute ein bisschen lernen. Einfach diese verschiedenen Arten, wie wir beten. Ne? Kreatives Beten, Dinge in Existenz sprechen. Heilende Kraft freisetzen. Wunderwirkung, irgendetwas wirken. Ja. Das hilft auch dem Glauben der Person, das Wunderwirken. Ja. Oder Dinge zurücknehmen in der Zeit. Oder Dinge aus der Zukunft ins Jetzt holen. Oder, letzter Punkt für heute, letzte Methode in Anführungszeichen zu beten. Ganz frisch jetzt von der Glory Life Schule, jetzt am Donnerstag habe ich darüber gelehrt. Ja. Geister, Symptome oder Krankheiten am Punkt ihres Eintritts in Raum und Zeit aus ihrer Ursache aus dem Zeitpunkt und aus dem Ort, wo sie reingekommen sind, rausreißen und es jetzt der neuen Schöpfung freisetzen. Ja, wenn du jetzt am Donnerstag nicht da warst, ich erkläre es nochmal kurz, was ich damit meine. Ja, Jesus in Markus 9, Vers 14 hat den epileptischen oder den Vater des epileptischen Jungen gefragt, seit wann geschieht ihm das? Ja, seit wann geschieht ihm dieses Problem? Ja, du musst ja immer das sehen, das habe ich in der Glory Life Schule die letzten Wochen öfters gelehrt oder immer wieder gelehrt. Und das ist auch ganz wichtig, dass du es siehst. Jeder Gegenstand, jedes Objekt, jeder Körper wird immer durch 4 Koordinaten bestimmt. Ja, 3 Koordinaten im Raum, ja, 3 Dimensionen, 3 Koordinaten, Höhe, Breite, Länge sind die Koordinaten im Raum. Und die 4. Koordinate ist die Koordinate der Zeit. Ja, weil ich habe es am Donnerstag nochmal demonstriert, dieses, zum Beispiel dieses Teil hier ist bestimmt durch die 4 Koordinaten, erstens 3 im Raum, das befindet sich jetzt hier in diesem Moment, diese Länge, diese Breite, diese Höhe über dem Boden und es befindet sich jetzt hier. Wenn ich jetzt einfach nur sage, dieses Teil befindet sich hier ohne die Koordinate der Zeit, kann es schon sein, im nächsten Moment, ich lege es da hin, dann ist schon nicht mehr da. Das heißt, nur die Zeit gibt korrekt an, wo dieses Teil ist. Weil im nächsten Moment kann es ja woanders sein. Und so gibt es Dinge, die einfach in das Leben von Menschen hineingekommen sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort oder auch aus einem bestimmten Grund. Und aus diesem Punkt heraus muss es rausgeholt werden, damit die Person im Jetzt frei ist. Ja, Jesus hat zu dem epileptischen Knaben dann gesagt, beziehungsweise nicht zu ihm, sondern zu dem Geist gesagt, er hat gesagt, du stummer und tauber Geist, glaube ich war es, ich weiß nicht mehr genau, du stummer und tauber Geist, fahre aus ihm heraus. Und das griechische Wort, das habe ich am Donnerstag gelehrt, heißt exerchomai. Und dieses Wort ex oder ek steht immer für aus, heraus. Und zwar, wenn du es genau studierst im griechischen Lexikon, heißt es immer aus einem Grund heraus, aus einem Punkt heraus oder aus einem Zeitpunkt heraus. Beziehungsweise eigentlich alles drei zusammen. Ja? Du holst es aus dem Zeitpunkt heraus, wo es reingekommen ist. Du holst es aus dem Ort heraus, wo es reingekommen ist. Und du holst es auch aus dem Grund heraus, aufgrund von dem es überhaupt hineingekommen ist. Und das macht ja bei Dämonen gerade perfekten Sinn, weil es gibt oft einen Grund, warum Dämonen reingekommen sind. Letztendlich ist es natürlich immer der Sündenfall. Das ist klar, aber es kann auch sein, dass es irgendwelche anderen Dinge gab, eben Traumata oder sonst irgendetwas. Oder irgendwelche Erbsachen oder was auch immer sind Dinge reingekommen und jetzt geht Jesus her und sagt und deswegen hat er vorher den Vater gefragt, seit wann geschieht ihm das? Warum wollte Jesus das wissen? Kann man sich ja fragen. Warum wollte er wissen, seit wann ihm das geschieht? Weil er denkt, naja, wenn es schon länger her ist, dann ist es schwieriger, ihn auszutreiben. Nee, sicher nicht, weil es ist für Gott das Gleiche, ob jetzt jemand das 20 Jahre hat oder 2 Wochen hat. Das ist genau das Gleiche. Aber das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Manchmal ist es schwieriger, aus Leuten irgendeinen Schmerz rauszubekommen, den sie 2 Wochen haben, wie bei jemand anders einen Schmerz rauszubekommen, den er 20 Jahre hat. Es liegt nicht an der Zeit, wie lange jemand es hat, ob es leichter oder schwerer ist. Aber Jesus wollte offensichtlich im Geist dieses Problem lokalisieren. Er hat ja gesehen, dieser Knabe war belastet, war besessen oder nicht besessen, aber stark belastet. Es war ein Dämon in ihm und er wollte diesen Dämon lokalisieren, sozusagen in den 4 Koordinaten. Ja. Das heißt, er wollte wissen, wo sitzt der Dämon? Das hat er sowieso gesehen, nämlich in dem Körper des Jungen, das war klar. Und er wollte sehen, seit wann? Wann ist er reingekommen? An welchem Punkt ist er reingekommen? Und genau da hat er im Geist diesen Dämon ausgerissen und gesagt, komm heraus da. Komm aus dem Zeitpunkt, komm aus dem Ort und komm aus dem Grund heraus, warum du da drin bist, in Jesu Namen. Amen. Könnt ihr sehen. Das heißt, du kannst Dinge ausreißen sozusagen in den 4 Koordinaten, weil wir Herrschaft haben über die 4 Koordinaten. Ja. Ja, genauso, das gleiche Beispiel, kannst gleich fragen. Das gleiche Beispiel ist, oder nicht das gleiche Beispiel, aber ein anderes Beispiel ist, Jesus, das habe ich auch am Donnerstag gesagt, als er für den Mann mit der verdorrten Hand gebetet hat, beziehungsweise er hat eigentlich gar nicht gebetet, sondern er hat einfach Folgendes gemacht, hat ihn gesehen mit der verdorrten Hand, also irgendwie so, Hand ging nicht, und dann hat er einfach zu ihm gesagt, strecke deine Hand aus. Und hier steht wieder dieses Wort Ekteno in dem Fall, ja. Ekteno, also wieder ex, aus, heraus. Mit anderen Worten, immer wenn Jesus das gesagt hat, immer wenn er etwas aus, heraus gesagt hat, hat er, wenn du es vom Griechischen her betrachtest, eigentlich genau gesagt, strecke deine Hand aus dem Grund, aus dem Ort, aus dem Zeitpunkt heraus, durch den sie verdorrt war oder verdorrt ist. Streck sie da heraus. Und er hat gehorcht und in dem Moment war der Grund, war der Zeitpunkt und war der Ort erledigt. Kannst du es sehen? So können wir tatsächlich diese Art zu beten nutzen, um Dinge, wenn wir wissen zum Beispiel, wann sind Sachen reingekommen oder auch vielleicht auch aus welchem Grund sind sie reingekommen, wenn es zum Beispiel um Blutlinie geht auch, können wir Dinge ausreißen, an diesem Punkt. Ich glaube zum Beispiel, als Petrus den Lahmen an der schönen Pforte aus seiner Situation herausgerissen hat, hat er geradezu gemacht. Er hat ihn ja aufgerichtet. Da hat er ihn aus, und da heißt es ja, es war von seiner Mutterleib an so mit ihm. Das heißt, es war offensichtlich etwas, was schon in der Blutlinie war. Das ist schon im Mutterleib in ihn reingekommen. Da hat nicht er gesündigt oder die Eltern gesündigt oder so, sondern es war schon etwas, das praktisch durch die Erbsünde reingekommen ist. Und Jesus hat quasi diesen Mann rausgeholt aus dem Grund, aus dem Zeitpunkt, aus dem Ort, wo ihm das passiert ist, praktisch aus dem Mutterleib heraus, aus diesem Punkt, hat er diese Lähmung rausgeholt und hat ihn aufgerichtet. Also das, in diesem, wenn du in diesem Bewusstsein beginnst, Geister auszutreiben zum Beispiel, hast du nochmal eine ganz andere Effektivität. Oder wenn du in diesem Bewusstsein beginnst, zum Beispiel zu sagen, strecke deine Hand aus. Ja, wenn zum Beispiel jemand konnte seine Hand nicht ausstrecken und du sagst, strecke deine Hand aus, dann streckst du nicht einfach nur, gibst nicht nur einen Befehl, dass er jetzt seine Hand bewegt, sondern du gibst den Befehl, dass die Hand in dem Moment rauskommt aus dem Zustand, beziehungsweise aus dem Zeitpunkt, aus dem Grund und aus dem Ort, wo sie festgehalten war, in der Bewegungsunfähigkeit. Okay, könnt ihr es sehen? Preis den Herrn. Marina? In dem Moment, wo ich bete, muss ich aber nicht wissen, wann der Zeitpunkt genau war, wo die Ursache. Du musst es nicht unbedingt wissen, du kannst es fragen, wenn der Heilige Geist dich so leitet. Jesus hat ja auch nicht immer gefragt, in dem Fall hat er gefragt. Ja. Du musst es nicht unbedingt wissen, aber du kannst dir trotzdem innerlich sozusagen das vorstellen, dass du es aus diesem Punkt rausholst. Weil es gab ja immer einen Punkt, wann zum Beispiel ein Dämon reingekommen ist. Im Himmel, als die Person im Himmel war, hatte sie keinen Dämon. Oder auch keine Behinderung oder keine Lahmheit oder was auch immer. Ja? Also holst du es dort raus, wo es reingekommen ist. Wenn die Person sagt, ich hatte einen Unfall, dann macht es schon Sinn zu fragen, wann war es. Ne? Und eben, dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten zu beten. Du kannst sagen, zum Beispiel beim Unfall, ja, ich nehme die Person zurück in der Zeit, 25 Jahre, wo der Unfall war beispielsweise. Oder ich kann einfach sagen, ich hole jetzt diese Bewegungsunfähigkeit, diese Schmerzen, was auch immer da ist, ich hole sie jetzt raus in Jesu Namen, aus dem Punkt, aus der Zeit, aus dem Grund, warum es drin ist, in Jesu Namen. Und dann befehle ich der Person, strecke deinen Arm aus oder strecke dein Bein aus oder bewege dein Knie oder tu das, was du nicht tun konntest. Ja? Das steckt dann auch dahinter. In dem Moment holst du es raus aus dem Punkt, wo es war. Ja? Sprich aus dem Krankheitspunkt. Ja? Okay, könnt ihr sehen. Wieder eine Methode gelernt, um zu beten. Es gibt sicherlich noch viel mehr, vielleicht zeigt der Heilige Geist dir auch noch mehr. Ich will dir einfach ein bisschen ein Bewusstsein geben. Letztendlich alle diese Dinge, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, basieren alle darauf, auf der Tatsache, dass wir als Söhne Gottes Autorität haben im Bereich des Geistes über diese vier Koordinaten. Ja. Das heißt Autorität über Raum, Autorität über Zeit, Autorität über die Materie. Ja. Kreative Wunder, Zeitwunder, ich sag mal Ausreißwunder, wenn du so willst. Ja, jede Dämonenaustreibung ist sozusagen ein Ausreißwunder, du reißt etwas aus. Deswegen hast du manchmal auch, das habe ich schon öfters von Leuten gehört, bei denen ich irgendwas ausgetrieben habe, dass sie hinterher gesagt haben, ja, es fühlt sich so an, wie wenn total was aus mir rausgenommen worden wäre und wie wenn da jetzt ein großer freier Raum ist. Ja? Warum? Weil was rausgenommen wurde. Dann ist wichtig, wenn sie das sagen, dann ist wichtig, dass du sagst, so, und jetzt füllen wir das mit dem Heiligen Geist. Amen. Weil es ist wichtig, dass das Haus gefüllt gefunden wird. Wenn der Teufel umherirrt, wie Jesus gesagt hat, und sucht, wo er ein Häuschen findet, ja, dann wollen wir nicht, dass er wieder dort seine Ferienwohnung macht, wo er vorher drin war, sondern dass es gefüllt ist, dass ein Schild dran steht, schon besetzt, kein Zimmer mehr frei. Ja. Belegt. Genau. Also, füllen wir die Leute mit dem Heiligen Geist. Okay? Gut. Alles, was du sofort testen kannst, lass es immer sofort testen. Beziehungsweise oft ist es eben, wie ich gerade gesagt habe, oft muss man es auch anders sehen, oft ist es gar nicht, geht es nicht um ein Testen, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Person sich aus dem Punkt der Krankheit herausbewegt. Ja? Ich sage manchmal zu den Leuten, teste mal, wie es ist, aber eigentlich, was ich eigentlich damit meine oder was ich innerlich vor Augen habe, ist eigentlich dabei, dass ich will einfach nur die Person animieren, dass sie rausgeht aus dem Punkt der Krankheit. Ja. Ja. Also zum Beispiel damals, weil Daniela gerade da ist, ich erinnere mich dran, als ich damals zu Daniela gesagt habe, willst du versuchen, ein paar Schritte zu gehen aus deinem Rollstuhl raus, da war das Ziel jetzt nicht nur das, jetzt in erster Linie jetzt mal gucken, ob irgendwas passiert ist, sondern das Ziel ist ja, den Kranken aus dem Punkt herauszuholen, wo der Teufel ihn gefangen gehalten hat. Und genau das Gleiche ist es bei jeder anderen Art der Bewegungseinschränkung zum Beispiel. Ja, gerade bei Bewegungseinschränkungen. Deswegen aktiviere es immer sofort. Ja. Also sprich zu der Person, tu das, was du nicht tun konntest. Ja. Wenn es ums Knie geht, beweg dein Knie. Wenn es um den Arm geht, beweg deinen Arm. Wenn es um deinen Hals geht, beweg deinen Hals und so weiter. Ja. Also das ist immer wichtig, das sofort zu testen und zu aktivieren. Alles, was man sofort testen kann. Was nicht heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Dinge nicht sofort verschwinden, dann heißt es auch nicht, dass nichts passiert ist, sondern dann ist eben wichtig, dass du die Person ermutigst, bleib weiter dran, steh weiter drauf, test es weiter, geh weiter rein. Ja? Deswegen auch keine Angst davor haben, die Leute testen zu lassen. Ja? Selbst wenn erstmal scheinbar noch nichts passiert ist, dann kannst du noch ein zweites Mal erstens beten und zweitens kannst du die Person immer ermutigen und immer im Glauben stärken und sagen, geh einfach weiter, geh weiter rein, bleib drauf stehen. Weil manche Sachen sind tatsächlich auch so, dass sie sich erst im Laufe der Zeit manifestieren. Ich meine, bei der Daniela damals, die Heilung hat auch sich insgesamt über ein paar Wochen hinweg dann vollständig manifestiert. Da ist sie zwar zum ersten Mal gelaufen seit einem Jahr, aber trotzdem war es noch weiter ein Prozess, wirklich diese Heilung in Anspruch zu nehmen. Und so ist es einfach immer wichtig. Das Wichtigste ist immer, dass am Ende eines Heilungsdienstes die Leute im Glauben ermutigt werden. Also am Ende sollte immer Glaubensermutigung stehen. Also nie, wenn du jetzt nichts im Sichtbaren sofort siehst, nie sagen, na tut mir leid, schade, war ein Versuch wert, aber hat leider nicht geklappt oder so. Ja. Weil die Sache ist die, das Wort Gottes funktioniert immer. Ja, es funktioniert immer. Das Wort ist die Wahrheit und wenn du die Person liebst und im Glauben betest, passiert immer was. Ja. Allein schon die Tatsache, dass Liebe geflossen ist, ist schon ein Initiator für Heilung. Und manchmal ist es einfach auch so, dass es eine Zeit lang braucht, bis das tiefer gesackt ist sozusagen in der Person, sodass sie dann tatsächlich auch von den Symptomen her das ergreifen kann und dann tatsächlich auch feststellt, ja, es hat sich verändert. Ja. Also das ist manchmal einfach eine Sache der Zeit auch. Ja. Also deswegen immer wichtig ist, am Schluss ermutigen. Wichtig ist, die Leute zu lieben, ja, ihnen die Liebe zu zeigen. Manchmal, wenn Dinge nicht sofort passieren, kann es sein, dass Gott ein Wort der Erkenntnis gibt. Es hilft auch manchmal. Manchmal kann es auch sein, dass wenn du zum Beispiel einmal gebetet hast und dann sagst, okay, beten wir nochmal, dann kannst du ja vielleicht beim zweiten Gebet eine andere Gebetsmethode anwenden. Warum nicht? Ja? Wenn du beim ersten Mal gesagt hast, komm raus da, kannst du beim zweiten Mal sagen, okay, ich nehme es jetzt zurück in der Zeit, in den Zustand, in dem es vorher war. Man kann das ja kombinieren. Ja? Oder du hast beim ersten Mal kreativ gesprochen, beim zweiten Mal sagst du, so, jetzt nehmen wir es in der Zeit zurück, als Beispiel. Ja? Alles, was einfach den Glauben stärkt, das tust du. Ja? Worte der Erkenntnis können den Glauben stärken. Zeugnisse, die du selber erzählst von dem, wo du sagst, ja genau das hatte ich das letzte Mal im Heilungsraum und der ist auch gesund geworden. Das stärkt den Glauben. Ja. Oder du hast ein Zeugnis gehört, wo jemand von was Ähnlichem geheilt worden ist. All das stärkt den Glauben. Das Wort Gottes natürlich stärkt immer den Glauben. Ja. Also du kannst immer auch durch das Wort eine Ermutigung weitergeben. Ja. Wichtig ist, auch in den Heilungsräumen, es ist nicht die Zeit für Seelsorgegespräche. Es ist nicht die Zeit für irgendwelche detaillierten Analysen, warum, wieso, weshalb und ja und das noch und das noch und das noch. Dafür ist einfach nicht die Zeit und es ist auch nicht der Ort, sondern es sind Heilungsräume, nicht Seelsorgeräume oder Seelenerneuerungsräume oder wie auch immer, sondern wenn Gott dir ein klares Wort der Erkenntnis für irgendwas gibt, wo der Heilige Geist dir sagt, hey, die Person muss noch jemand vergeben, dann sagt es, aber dann bestätigt sich's ja auch. Dann mach nicht irgendeine Langzeitforschung, irgendwas. Und wenn die Person sagt, nee, ich weiß nicht, dass ich irgendjemand vergeben sollte, dann versuch auch nicht darauf rumzureiten, sozusagen, bis ihr dann doch vielleicht irgendjemand einfällt, ah ja, stimmt, meiner Mutter habe ich noch nicht vergeben, dass sie mir damals den Schnulli weggenommen hat oder irgend sowas. Weil das ist auch ein bisschen kindisch dann irgendwann. Also, sondern habe ich immer im Hintergrund, es geht darum, den Glauben in einer komprimierten Zeit den Glauben möglichst hochzuschießen, sozusagen. Ja? Ja. Ja? Also ich erlebe bei mir, wenn ich im Heilungsdienst diene, dass ein Großteil drauf geht, Menschen überhaupt im Glauben zu lehren, weil sehr viele einfach völlig im Unglauben kommen oder noch in der Frustration sind, eigentlich gar nicht jetzt wirklich. Ich spüre, sie rechnen nicht hundertprozentig damit, dass jetzt überhaupt was passiert. Und dann merke ich, was soll ich beten, wenn sie eigentlich das gar nicht, also bei Christen, ne? Bei Christen jetzt, bei Nichtchristen ist wieder was anderes, aber wegen Christen, auch längere Christen, die schon längere Zeit Christen sind, da empfinde ich immer, Gott erwartet auch, dass sie im Glauben mitarbeiten. Also, dass Gott was anderes von ihnen erwartet, als von jemandem, der ganz kurz gläubig ist. Und dass sie alte Sachen verlassen und alte Unglaubensstrukturen und Frustrationen und da erstmal raustreten, bevor, erlebe ich oft, bevor irgendwas reingeht. Sonst merke ich, bretter was drüber. Genau. Und es bringt gar nichts. Ne? Wichtig ist halt immer, dass du dich vom Heiligen Geist so führen lässt, dass du nicht in eine Seelenerneuerungshilfestunde reinkommst, weil du hast halt in den Heilungsräumen 8 bis 10 Minuten Zeit pro Person. Ja. Das heißt, es geht, auf jeden Fall ist das ein wichtiger Punkt. Das heißt, du musst dann wirklich den Heiligen Geist fragen. Am besten sind Worte der Erkenntnis in solchen Fällen. Worte der Erkenntnis öffnen einfach eine Tür des Glaubens. Ja. Aber plötzlich sagen sie, oh wow, jetzt ist was Übernatürliches. Das ist ja, wow. Das bringt es nochmal auf ein anderes Level. Das Wort Gottes natürlich hat auch immer die Kraft. Das heißt, erstmal den Leuten deutlich zu machen, dass es jetzt eigentlich gar nicht anders geht, dass sie geheilt werden, weil es das Wort sagt. Ja, wenn wir krank den Hände auflegen, dann werden sie gesund. Oder zum Beispiel auch, was man auch machen kann, ist sie zum Beispiel sich lösen zu lassen von den 5 Mal, wo sie schon mal für sich haben beten lassen, wo nichts passiert ist. Das ist ein kurzes Gebet, wo du sagst, ich löse mich jetzt von all den Malen, wo für mich gebetet worden ist, von jeder Frustration, ich lasse das hinter mir. In Jesu Namen. Das schaffst du auch in der Zeit. Aber eben, was ich gemeint habe, war halt, du schaffst nicht, irgendwelche Stammbäume jetzt da zu bearbeiten. Ne? Wenn man jetzt merkt, eine Person, die redet einfach viel oder so, dass man das irgendwie dann stoppt, sage ich jetzt mal, und sagt, dass man dann betet oder so. Also da habe ich letztes Mal gedacht, wie kriegt man das so ein bisschen der Drive dann, gell, dass es nicht ausschweift. Ja, da ist gut, wenn du dann einfach sagst, Heiliger Geist, Weisheit, Wort der Weisheit. Ein Wort der Weisheit kann dazu dienen, einfach den Redefluss zu stoppen und zum Gebet zu kommen. Oder im Extremfall dann auch sagen, hey, oder was heißt im Extremfall? Oder einfach auch sagen, wissen Sie, es ist gar nicht so entscheidend, dass wir das alles wissen, sondern entscheidend ist, dass wir jetzt beten und dass Gott Sie heilen möchte und dass das Wort es sagt. Und es ist ja tatsächlich so, es geht nicht darum, dass du alles weißt, bevor du beten kannst. Manche Leute haben die Vorstellung, bevor du nicht jedes Detail kennst ihrer Lebensgeschichte und ihrer Krankheitsgeschichte, kannst du gar nicht effektiv beten. Das stimmt ja nicht. Ich meine, Jesus hat hier mal gefragt, eben seit wann hat er das, aber er hat auch nicht die ganze Lebensgeschichte. Er hat auch nicht gesagt, ja, und war die Tante vielleicht eine Hexe oder war dies oder war jenes oder und so weiter. Also das findest du ja bei Jesus nie, also solche detaillierten Sachen, sondern er hat mal die ein oder andere Frage gestellt. Ja. Manchmal hat er auch so interessante Sachen gefragt, wie zum Beispiel, willst du gesund werden. Ja. Das ist auch eine interessante Sache. Da kam zum Beispiel der ganze Frust raus. Ja. Also das könnte auch eine Frage zum Beispiel sein, wo du Sachen konfrontieren kannst. Ja. Wenn du merkst, sie sind eigentlich total frustriert und erzählen, oh, und der hat für mich gebetet und das hat alles nicht funktioniert, dann kannst du ihn einfach mal fragen, willst du gesund werden? Willst du es? Ja. Wenn sie sagen, was, natürlich will ich gesund werden. Ja. Dann hast du schon konfrontiert. Ja. Dann sagst du, okay, dann lässt jetzt mal deine ganzen Erfahrungen und Frustrationen hinter dir. Und Jesus ruft dich jetzt, weil er will dich heilen. Es liegt ja nicht an ihm. Er will es. Krankheit ist nicht von Gott. Jesus hat den Preis bezahlt. Also geh auf Empfang. Ja. Und die Sache ist auch immer die, auch wenn du für Leute betest, sag immer den Leuten, solange du betest, brauchen sie nicht beten. Weil es ist immer so, wenn die Leute aktiv sind, während du aktiv bist, geht ja gar nichts rein. Kann man ganz einfach erklären, wie willst du in eine Flasche, die ständig übersprudelt mit Wasser, wie willst du da neues Wasser reinfüllen? Das geht ja nicht. Und wenn sie ständig selber reden oder selber beten, dann nützt es nicht viel, wenn du betest, weil dann ist wie wenn du versuchst, eben in eine ständig übersprudelnde Flasche irgendwie neues Wasser rein zu pressen. Ja. Aber sie kommen ja zu dir, weil sonst hätte ja ihr eigenes Gebet es bewirkt, sonst wären sie ja nicht da. Ja, also das konnten sie ja zu Hause auch tun, für sich beten. Ja, also sie sind ja nicht hier, damit sie für sich beten und du schaust zu, sondern sie sind ja hier. Ja, es ist wichtig. Das ist schon wichtig. Manche beten auch einfach dann immer in Sprachen. Sie denken, die müssen in Sprachen beten. Aber die Sache ist die, am besten empfängst du, wenn du dich entspannst und völlig auf Empfang gehst. Und dann musst du auch nicht in Sprachen beten. Also sage ich den Leuten, hey, brauchst nicht in Sprachen beten. Ich bete jetzt für dich. Empfang einfach. Ja. Das ist auch ein Schlüssel. Ja. Genau. Gut. Ja, noch eine Frage? Also vielleicht nochmal zum Ablauf der Heilungsräume immer wieder, einfach auch wenn du es schon öfters gemacht hast, sage ich es trotzdem immer wieder, einfach sei dir bewusst, du hast 8 bis 10 Minuten maximal pro Person Zeit. Ja. Du bekommst diesen Zettel dieses Blatt, das Sie ausgefüllt haben, das dir bitte geben lassen von Ihnen. Da stehen die Punkte drauf, für die gebetet wird. Die dürfen maximal 3 Gebetsanliegen da draufschreiben. Es geht also auch nicht darum, dass du ganze Listen runterbetest, ja, sondern hier steht, Gebetswünsche bitte maximal 3 Gebetsanliegen. Ja. Und das ist eine gute Grundlage, auch dass Sie gar nicht viel reden müssen. So, du nimmst einfach den Zettel und siehst, aha, die 3 Sachen, gut. Und dann fangen wir an zu beten. Da muss eigentlich gar nicht mehr viel, da müssen die eigentlich gar nichts erzählen. Ja. Deswegen ist es extra so gemacht, ja, dass man sich wirklich fokussieren kann. Ja. Also, dass du einfach siehst, ja, okay, die 3 Sachen, gut, okay, dann wiederholst du es nochmal, sagst, gut, wir beten dafür und dann geht's los. Ja. Und dann müssen sie eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Ja. Und wenn du merkst, während du betest, ja, da ist noch eine Frustration oder da ist irgendwas, was noch hindert, dann sprich es an, wie die Rina gesagt hat, sprich es an, konfrontier es, lass ihn gegebenenfalls sich lösen von irgendwas. Aber ansonsten geht es einfach darum, diese Gebetsanliegen zu beten. Ja. Ist eigentlich ganz einfach. Ne? Nur die Leute haben manchmal halt oft alle möglichen Vorstellungen. Und deswegen ist das einfach gut, woran man sich halten kann. Ja. Wichtig ist auch, also keine Seelsorgegespräche, habe ich schon gesagt, wichtig ist auch, insgesamt die Länge deiner Gebete hat keine Auswirkung darauf, auf die Effizienz deiner Gebete. Sondern das Entscheidende, was dein Gebet ausmacht, ist deine Entschiedenheit und dein Bewusstsein und deine Klarheit. Bei Dämonenaustreibung, bei dämonischen Sachen, gibt's also erstens mal in den Heilungsräumen 2 Grundregeln. Erstens nicht zu lang, zweitens nicht zu laut. Weil die Heilungsräume sind ein Soaking-Raum. Das heißt, da ist es wichtig, also nicht, dass einer da jetzt dann immer brüllt, raus, raus, raus und so weiter und die anderen sind abgelenkt, sondern tust leise, du kannst schon sagen raus, aber tust leise, die Lautstärke bewirkt auch nicht die Effizienz deines Gebets. Ja. Sondern es ist letztendlich dein Bewusstsein, das dahinter steht, das es bewirkt. Ja. Was man auch bei Dämonenaustreibung manchmal sehen muss, jetzt zum Beispiel am Donnerstag war es interessant, da habe ich ja zum Schluss gesprochen, auch habe ich ja das, was ich gerade gesagt habe, praktiziert und habe gesagt, ich reiße jetzt einfach all diese Ängste und Minderwertigkeit und so weiter raus, aus den Seelen der Leute, einfach im Raum, die standen einfach im Raum und dann fingen plötzlich ganz viele an zu husten. Ja. Ich habe das aber nicht produziert oder provoziert, ich habe auch nicht gesagt, die fahren jetzt aus durch Husten oder irgendwas, sondern es war tatsächlich so, dass die Leute in dem Moment tatsächlich von diesem Geist wie übernommen wurden, und der hat sich durch Husten manifestiert und so sind sie frei geworden. Und es kann so sein. Aber dann kannst du davon ausgehen, erstens mal, die Leute produzieren das nicht. Zweitens mal, das ist relativ schnell wieder vorbei, ja, weil der Geist ja geht. Ja. Also wenn du jetzt jemand hast im Befreiungsgebet, der die ganze Zeit irgendwie wie ein Irrer vor sich hin hustet quasi und immer wieder neu anfängt. Du sagst raus und der hustet immer nochmal, noch lauter und so weiter. Und du sagst nochmal raus und der hustet immer nochmal. Dann kannst du davon ausgehen, dass es gar nicht dämonisch ist, was sich da manifestiert, sondern in erster Linie psychisch. Das heißt, da ist was in der Seele, dass er denkt, er muss in einer bestimmten Art und Weise manifestieren, um frei zu werden. Solche Sachen habe ich auch schon oft gehabt. Du kannst es ganz einfach dadurch testen, wenn ich in der Öffentlichkeit für Leute bete und die beginnen so extrem, auch bei Schreien zum Beispiel, beginnen extrem zu schreien. Ne? Okay, kurz schreien und frei ist okay, aber wenn sie dann immer weiter und so weiter da rummachen, ne? Und einfach das hört nicht auf, obwohl ich den Dämon schon befohlen habe, dann merkst du manchmal, das ist gar nicht der Dämon mehr, der schreit, sondern das ist was Psychisches. Das ist ein psychischer Schmerz, ein seelischer Schmerz und so weiter. Teilweise auch ein Gedanke, ich muss das jetzt machen, um irgendwie in meine Freiheit reinzukommen. Tatsache ist teilweise, dass die Leute sich, je länger sie das machen, sich selber fast wieder binden. Es ist wie wenn sie sich selber wieder binden. Sie schreien sich fast wieder die eigene Bindung wieder rein, weil sie sich damit wieder das Bewusstsein geben, ich bin der Belasteste von allen. Ja. Und also bei öffentlichen Sachen habe ich festgestellt, was sehr gut funktioniert, ist einfach zu sagen, du fährst jetzt aus, ohne Theater zu machen. Wenn das eine seelische Sache ist und nicht dämonisch, dann hört es ganz schnell auf, weil nämlich den Leuten das peinlich ist, Theater zu machen. Das wollen sie nämlich nicht. Wenn sie also das seelisch steuern können, hört es sofort auf. Ja. Und das habe ich schon oft erlebt. Es hört dann sofort auf, weil die Leute es nämlich seelisch steuern können. Ja. Und dann ist es ja kein Dämon, sondern dann ist es einfach eine seelische Verhaltensweise, wo sie denken, so muss man das machen. Ja. Wenn es jetzt im Einzelding ist, kann es sein, dass dieser Peinlichkeitsfaktor nicht ganz so stark ist. Das heißt, sie machen unter Umständen trotzdem weiter, ja, weil nur du es mitkriegst sozusagen. Ja. Also machen sie trotzdem weiter. Aber wenn du klar den Eindruck hast, hey, hier geht es eigentlich gar nicht mehr um Befreiung, sondern es geht eigentlich eigentlich darum, dass irgendeiner irgendwie seinen Schmerz rausschreit oder einfach irgendwie zum Ausdruck bringen will, dass er ein besonders schwerer Fall ist oder irgendwie besonders heftig oder dich herausfordern will, dass du noch irgendwie noch mal was ganz, ganz Spezielles machst oder so, ja, dann würde ich die Person einfach im Einzelnen, würde ich einfach stoppen und sagen, so, jetzt hör einfach auf mit dem Schreien, das hilft dir jetzt auch nicht mehr weiter, sondern wir geben den Befehl, den Dämon gezielt rauszuschmeißen, du atmest ihn aus und in dem Moment, wo du ihn ausatmest, glaubst du, dass er dich verlässt in Jesu Namen. Weil es ist ja alles eine Sache des Glaubens, ja? Und nicht eine Sache der Manifestation. Du wirst ja nicht freier dadurch, dass du 1000-mal hustest, anstatt dass du 100-mal hustest oder nochmal brüllst und nochmal brüllst. Deswegen wirst du ja nicht unbedingt freier. Teilweise werden die Leute sogar wieder gebunden und die sind hinterher fix und fertig, weil sie so gebrüllt haben und gleichzeitig sich das Bewusstsein reingebrüllt haben, ich bin ein extrem Belasteter. Ja? Und nachher stellt sich dieses Gefühl der Befreiung bei ihnen nicht so stark ein, also haben sie wieder das Bewusstsein, ich bin eigentlich immer noch der schlimmste Fall von allen. Ja? Und dann sind sie gar nicht wirklich frei. Tatjana? Sofort dann gespürt hat, oh, jetzt muss ich heftig husten oder jetzt ist mir so total übel, nicht, dass ich hier noch erbreche, dass sie das auch das blockiert haben, ja, dass sie da gesagt haben, oh, jetzt ist mir alles peinlich, um Gottes Willen und so, und so sind die nicht frei geworden. Ja, das kann das Umgekehrte sein, natürlich, aber da geht es dann tatsächlich darum, das ist dann wirklich eine Sache, die tatsächlich in dem Moment sie eigentlich nicht kontrollieren können und dann halt mit aller Gewalt das unten halten, das ist dann das Umgekehrte, aber du kannst davon ausgehen, wenn das sich einmal manifestiert und du lässt es zu, dann ist es aber auch hinterher gut, ja? Aber es ist nicht das. Ansonsten haben Sie eine falsche Vorstellung. Wenn Sie denken, wenn ich immer, je öfter ich das mache oder wenn ich das immer wieder machen muss und so weiter, das merkst du ja auch schnell. Neulich zum Beispiel hatte ich auch jemanden bei mir im Büro, der auch wegen Befreiung kam, ne? Und der war schon bei 1000 Leuten gewesen wegen Befreiung und so weiter. Ne? Und dann habe ich angefangen zu beten und sofort fing er an, extrem zu manifestieren und Schleim zu spucken und was weiß ich was und so weiter. Und ich habe gemerkt, das ist bei dem, der ist es gewohnt, dass das so passieren muss einfach. Ich habe gemerkt, das ist wie ein Gewohnheitsspucken. So, ja. Also das gehört bei dem einfach dazu. Der denkt einfach, wenn ich will, dass irgendwas passiert, dann muss jetzt einfach was rauskommen. Er hatte ja auch schon die Päckchen Taschentücher extra dabei und so weiter, weil war schon drauf vorbereitet und so. Ja. Genau, je mehr spucket, umso besser. Und da habe ich dann auch irgendwann, ich habe eine Zeit ein bisschen spucken lassen, aber dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt fährst du aus. Ich habe einfach gesagt, Dämon, du gehst raus, ohne zu spucken, weil du hast ja Autorität. Ja? Die Sache ist die, wenn Leute die Entscheidung treffen, sozusagen das unten zu halten, die Befreiung unten zu halten, ja, ist es ja was anderes. Aber wenn sie sich entscheiden, frei werden zu wollen, dann kann man tatsächlich auch als Heilungsdiener bestimmen, wie der Dämon ausfährt. Ja? Jesus hat zum Beispiel oft zu Dämonen gesagt, verstumme und fahr aus von ihm. Also er hat ihn nicht erlaubt, durch lautes Gebrüll auszufahren. Ja? Das heißt, es liegt ja auch an uns, was wir den Dämonen gestatten. Ja? Manchmal ist es so, es gibt manchmal Diener der Befreiung, also auch Befreiungsdiener, spezielle Befreiungsdienste, die fast wie eine Show draus machen, dass die Leute besonders laut schreien. Und dann denkt das Publikum, denkt dann, wenn die Leute besonders extrem schreien und brüllen und manifestieren oder spucken, dann ist die Befreiung irgendwie effizient. Ja? Das ist aber nicht unbedingt so. Das ist auch ein bisschen eine kulturelle Sache. Zum Beispiel in Afrika lieben sie das. In Afrika, da spucken alle und da... Ja, sagen wir mal so... Das ist eigentlich so, du bist eigentlich als Befreiungsdiener, musst du fast das provozieren, weil sonst glauben die Leute nicht, dass du gesalbt bist, ja? Wenn du nicht entsprechende Manifestationen vorzuweisen hast, dass die Leute sich wälzen oder dass sie dies oder jenes machen. Ne? Und ich sage ja nicht, dass das nicht solche Manifestationen geben kann und auch geben darf, ja? Aber wir müssen schon genau hinschauen, wann ist es eigentlich nur eine Beschäftigungstherapie vom Teufel, das Ganze, ja? Also beziehungsweise wann, oder eine Show auch, wann macht der Teufel einfach auch eine Show? Und gerade hier in den Heilungsräumen ist ja wichtig, weil wir, da haben wir eine Soaking-Atmosphäre. Aber es ist nochmal anders wie Sonntag beim Gebet am Schluss, ne? Aber hier ist eine Soaking-Atmosphäre. Das heißt, hier wollen wir einfach auch nicht, dass die anderen im Raum gestört werden durch lautes Gebrüll von Dämonen. Ganz einfach. Und deswegen sagen wir einfach auch, nein, hier fahren sie jetzt einfach auch mal ohne Gebrüll aus. Warum nicht? Wir haben die Autorität. Ja. Als Heilungsdiener hast du die Autorität. Und Sonntag nach dem Gottesdienst habe ich nicht so ein Problem damit, wenn da mal einer schreit oder so, kein Thema. Oder auch mal von mir aus während dem Gottesdienst auf einmal. Allerdings lasse ich es da nicht lang zu. Weil entweder wird derjenige dann rausgenommen und draußen wird für ihn weitergebetet. Oder aber er wird sofort frei, indem ich einfach sage, so ausfahren ohne Theater, ja, weil ich nicht zulasse, dass ein ganzer Gottesdienst von einer Person bestimmt wird, die irgendwie Befreiung braucht. Das kann es auch nicht sein. Ne? Also man muss ja immer auch das Umfeld sehen. Und Gott sieht auch das Umfeld. Und gerade bei den Heilungsräumen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Heilungsdiener einfach das im Hinterkopf haben, es soll eine Soaking-Atmosphäre sein, das heißt auch eine Atmosphäre der Ruhe, des Friedens, des Aufnehmens von Gott. Und deswegen ist schon Raum dafür zu sagen, wie ich gerade eben gesagt habe, komm raus da, Dämonen kommen raus und wenn sie dann husten müssen, ist auch okay und wenn auch mal einer kurz schreit, ist auch okay, aber nur was ich sagen möchte ist, lass nicht zu, dass das zu viel Raum einnimmt und dass es zu lang geht, ja? Und hab vor allen Dingen auch im Blick, oftmals geht es gar nicht dann mehr um die wirkliche Befreiung, sondern oftmals geht es um irgendein seelisches Problem oder auch letztendlich ein Geist des Unglaubens. Wenn ich zum Beispiel zu jemand sage, hey, wenn ich zu dem Dämon sage, fahr aus, ohne Theater zu machen, und der gehorcht nicht, ja, beziehungsweise die Person macht weiter Theater, und dann ist das Nächste, was ich bin, ich sag so, und du Geist der Rebellion, du gehst auch. Weil dann hat die Person einen Geist der Rebellion, die das dem Dämon ermöglicht, überhaupt weiterzumachen, obwohl ich als Diener Gottes längst gesagt habe, dass Schluss ist. Also es ist immer die Frage, was lässt du dir bieten, verstehst? Was lässt du dir bieten, was glaubst du, wer du bist, ja? Das ist die Frage. Ja. Wenn du glaubst, dass du es dir bieten lassen musst, dass der Teufel eine halbe Stunde lang mit dir Theater hin und her macht und hustet und schreit und spuckt und was weiß ich was alles, bevor Schluss ist, ja, dann wird es so sein. Aber wenn du sagst, nein, ich bin ein Sohn Gottes und ich habe die Autorität und ich bestimme nicht nur, dass die Dämonen zu gehen haben, sondern ich bestimme auch, wie sie zu gehen haben und ich bestimme auch, wann sie zu gehen haben, dann ist es auch so. Und wenn irgendwas dich da hindert, durchzukommen, dann ist oft ein Geist der Rebellion oder ein Geist des Unglaubens bei der Person. Und dann würde ich die Geister rausschmeißen als Nächstes. Anstatt eine halbe Stunde immer für die gleiche Sache zu beten, würde ich sagen, so, jetzt mal Geist des Unglaubens raus, Geist der Rebellion raus, Geist des Zweifels raus, in Jesu Namen. Könnt ihr sehen, so vom Ding her. Und dann haben wir auch insgesamt für die anderen alle auch eine gute Atmosphäre, weil alles, was Glauben aufbaut in der Atmosphäre, ist ja okay. Wenn da jetzt im Heilungsraum jemand kurz schreit und dann frei ist und dann total lacht, dann ist ja für die anderen auch schön zu sehen, ah super, da ist jemand frei geworden. Nur wenn einer da jetzt 10 Minuten schreit und hustet und tut und macht und die anderen halten sich schon die Ohren zu, dann ist es nicht auferbauend im Glauben, weil dann sagt jeder, ja, warum geht denn der Geist jetzt nicht? Der muss doch jetzt mal gehen hier. So Geister bemerkt, also gerade ja. Geist des Zweifels oder so, und die Person hat es jetzt aber noch nicht auf dem Schirm gehabt, kann man den aber dann trotzdem rausschmeißen, also in dem Moment? Natürlich, einfach ansprechen. Einfach ansprechen. Ja. Ist ja ein Geist, der versteht dich ja, schon. Ja, nee, ich meine, ob das dann nicht mit die Person muss es nicht im Verstand verstehen in dem Moment. Ja. In dem Moment, okay, dann kann man das. Nee, das ist einfach ein Geist. Das ist einfach ein Geist. Und wenn es eben was tatsächlich auch bei der Person ist, was ein Teil auch von ihrer Seele ist, also zum Beispiel, wenn jetzt die Person stark manifestiert, hustet, was weiß ich was, und du sagst so, ohne Theater raus, und es geht aber immer weiter, und du sagst dann Geist der Rebellion raus, erstens, wenn es ein Geist, ein dämonischer Geist ist, dann versteht er dich sowieso und geht, ja. Wenn es aber seelische Struktur bei der Person ist, kann ja auch sein, es sind ja nicht immer alles Geister, sondern manchmal sind es einfach auch seelische Prägungen, aber dann versteht ja die Person dich. Und dann sagt sie, ach so, okay, also wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann ist es Rebellion. Aha, okay. Und das ist auch heilsam. Marion? Ich habe die Frage von Marina nicht verstanden. Worauf du eben geantwortet hast. Wenn ich jetzt merke bei einer Person, wenn ich diene und ich merke, dass sie einen Geist des Zweifels da ist und die Person das aber nicht auf dem Schirm hatte, weißt, die wusste nicht, dass sie den Geist des Zweifels hat, ob ich den dann ausreiche. Aber es dann trotzdem ansprechen kann, da habe ich gesagt, ja, natürlich. Ja. Es geht nicht darum, ob die Person das alles versteht, weil wenn es Geister sind, dann verstehen ja die Geister dich. Und wenn es eine bestimmte Prägung einfach ist und in dem Sinn eigentlich gar kein Geist, ist ja manchmal fließen. Manche Sachen sind einfach Prägungen der Persönlichkeit, manche sind direkt Dämonen. Ja? Mhm. Und eben, wenn ich zum Beispiel sage, jetzt Rebellion raus, entweder hört der Geist mich oder die Person hört mich. Ja, und normalerweise will ein Christ nicht rebellisch sein. Also ist in dem Moment spätestens Schluss, wenn es jetzt um den Verstand geht. Und wenn es ein Geist ist, dann fährt er ja aus. Und das ist auch gut. Weiß den Herrn. Seid klug wie die Schlangen. Ja. Musst du gar nicht unterscheiden. Das merkst du an der Reaktion dann unter Umständen schon. Ne? Das merkst du dann. Ne? Ja, genau. Oder auch nicht. Wichtig ist, dass die Person frei ist. Ne? Gut. Ich glaube, wir sind schon von der Zeit her, sind wir schon am Ende. Das heißt, Ablauf habe ich gesagt. Einweichen ist das Zentrum der Heilungsräume. Am Schluss wäre wichtig, auch mit den Leuten die Rückseite des Zettels auszufüllen. Ja, Ergebnis des Wunders ankreuzen, Besserung oder Wunder. Können ärztliche Atteste beigefügt werden? Ja, nein. Ist eine weitere Kontaktaufnahme erwünscht? Das ist auch ganz wichtig, weil dann weiß die Astrid, ob wir den Leuten weiter nachgehen können oder nicht. Ist eine anonymisierte Publikation des Wunders erlaubt? Also eben einfach nur mit erster Buchstabe des Vornamens, ja, G.K. zum Beispiel, ist es erlaubt oder nicht? Das einfach auch dann hier bitte ankreuzen, weil dann wissen wir einfach Bescheid, was wir mit dem Wunder tun können. Hier oben ist die Beschreibung des Wunders. Also füllt es einfach, wenn ihr für die Person gebetet habt, füllt einfach diesen Bogen mit ihnen aus. Die Vorderseite ist ja sowieso schon ausgefüllt von Ihnen. Das ist ja das, was Sie ausfüllen. Ihr füllt die Rückseite aus mit. Ja, Azubi? Okay, also ihr beide. Ne? Wichtig ist immer bei den Azubis generell, ist immer die Regel, Azubis beten selber nicht aktiv, sondern sind einfach dabei. Das heißt, einfach nur, ich sage nicht passiv, aber nicht jetzt aktiv eingreifen im Sinne von Worte weitergeben oder beten, sondern einfach in Sprachen beten, die Hand mit auflegen, in Sprachen beten. Aber ansonsten führt derjenige, der Heilungsdiener ist. Wenn jetzt zwei Heilungsdiener zusammen im Team sind, was heute natürlich auch vorkommt, dann ist klar, dann beten beide miteinander. Aber wenn jetzt einer Heilungsdiener ist und einer Azubi ist, einfach Azubi ist immer einfach nur dabei sein. Nicht aktiv beten, sondern nur in Sprachen. Ja. Und wenn du einen Eindruck hast, wo du denkst, es muss unbedingt sagen, dann frag den Heilungsdiener, ob du den Eindruck sagen darfst. Oder wenn du einen Eindruck hast, irgendwas zu beten, frag den Heilungsdiener, ob das okay ist. Aber dann nur nach Absprache mit ihm. Okay? Halleluja. Danke, Vater. Oh, Rakemasandalala. Oh, Namasandalala. Rakamanda sararamanda rabashadara. Oh, Rabamamanda lalamanda lalamanda. Rekemanda lalamando lolomonda rarara. Rakamanda ramasanda ramanda. Oh, Rabasanda lalamando. No. Oh, Heiliger Geist, fülle du uns jetzt, Herr, jeden Einzelnen von uns mit deiner übernatürlichen, wunderwirkenden, heilenden Kraft, Herr. Jeden einzelnen Heilungsdiener, Herr, mit deiner übernatürlichen, wunderwirkenden Kraft, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr, danke, Vater, für deine Zuteilung, Herr. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine neue Dimension, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr, eine neue Dimension der Autorität, Herr, eine neue Dimension der Salbung, Herr, eine neue Dimension der Wirksamkeit, Herr. Yes. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass heute ungewöhnliche Wunderwerke passieren, Herr. Dinge, die wir noch nie erlebt haben. Danke, dass du uns an alles erinnerst, was wir jetzt gerade gesprochen haben, was gelehrt worden ist, Herr. Danke, Herr, dass du uns Weisheit gibst und Führung gibst in jeder einzelnen Situation, Herr. Dass wir ganz spezifisch das tun, was du getan haben möchtest in einer spezifischen Situation. Danke dafür, Vater. Danke, Vater. Danke, dass wir geführt sind, Herr, und geleitet sind von deinem Geist, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Wow. Eieieiei. Wow. Wunder. Halleluja. Oh, Wunder über Wunder. Heilung. Übernatürliche Kraft, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn.